So, liebe Freunde, ich heiße Kawa Spartak. Ich werde heute zu euch sprechen, weil ich in einem Beratungszentrum arbeite, der sich ausschließlich um geflüchtete Menschen aus Afghanistan bemüht. Aber ich werde nicht im Namen des Vereins oder sonstiger Vereine oder Verbände sprechen, sondern persönlich. Ich bin genauso alt wie der Krieg in Afghanistan. Afghanistan und die Menschen in Afghanistan, vor allem der Boden Afghanistans, werden für Profit seit 4 Jahrzehnten genutzt. Sei es jetzt von den großen Mächten im Kalten Krieg, Sowjetunion oder USA, oder von interreligiösen Kriegen zwischen Ländern wie Pakistan, Saudi-Arabien oder Iran. Afghanistan geht uns heute alle an, weil Menschen aus Afghanistan heute hier sind. Diese Menschen fliehen vor einem Krieg, vor nichts anderem. Die wollen weder hier Brötchen, sonst Getränke oder Sonstiges. Die fliehen vor einem Krieg. Es gibt so viele internationale Soldaten aus allen möglichen Ländern in Afghanistan, die dort anscheinend Terror bekämpfen. Dann fliehen auch Menschen aus Afghanistan vor dem Terror hierhin. Das müssen wir langsam kapieren, Leute. Wenn heutzutage die größte nicht-atomare nukleare Waffe auf Afghanistan abgeworfen wird und jeder zu Hause sitzt und Tee trinkt, dann finde ich das eine Schande, Leute. Das ist die größte Schande überhaupt. Und Menschen werden ein paar Tage darauf abgeschoben. Wie kann das sein? Wo gibt es hier noch Werte? Was ist hier überhaupt noch für eine Leitkultur da, Leute? Ihr redet von Trump, ihr regt euch über Trump auf. Gestern spricht der Innensenator, als ob es keinen Trump oder Netanyahu gäbe. Leute, wacht endlich auf. Wir schicken Menschen nicht in sichere Gebiete, sondern in den sicheren Tod.